Erster Gott sprach zu Jona. Jona war der Sohn von Amittai. Zweiter, geh in die große Stadt Nineve. Sag den Menschen dort, ihr seid böse. Dritter, Jona wollte vor Gott weglaufen. Er ging nach Jaffo auf ein Schiff nach Tarsis. Vierter, Gott schickte einen starken Wind. Es gab einen Sturm. Das Schiff ging fast kaputt. Fünfter, die Seeleute hatten Angst. Sie warfen Sachen ins Meer. Jona war unten und schlief. Sechster, der Kapitän weckte Jona auf. Er sagte, bete zu deinem Gott. Vielleicht hilft er uns. Siebter, die Männer machten ein Spiel mit Losen. Sie wollten den Schuldigen finden. Das Los traf Jona, acht. Sie fragten Jona, wer bist du? Was ist deine Arbeit? Woher kommst du? Neunter, Jona sagte, ich bin ein Hebräer. Ich bete zu Gott im Himmel. Er hat das Meer gemacht. Zehnter, die Männer hatten große Angst. Jona sagte ihnen, ich laufe vor Gott weg. Elfter, das Meer wurde immer wilder. Sie fragten, was sollen wir mit dir machen? Zwölfter, Jona sagte, werft mich ins Meer. Dann wird das Meer ruhig. Der Sturm kommt wegen mir. Dreizehnter, die Männer wollten zum Land fahren. Aber der Sturm war zu stark. Sie schafften es nicht. Vierzehnter, sie beteten zu Gott, bitte lass uns nicht sterben. Wir werfen diesen Mann ins Wasser. Fünfzehnter, sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer ganz ruhig. Sechzehnter, die Männer hatten große Angst vor Gott. Sie gaben Gott ein Opfer und machten Versprechen.